Ihr hört Ostsee-Welle. Jeden Freitag ab 22 Uhr. Der Party-Hit-Mix. Von und mit Enrico Ostendorf. A ghost, I was alone, to watch in, kiss again. Given the throne, I didn't know, to believe. I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you. Hier bei Ostseewelle im Party Hitmix von und mit Enrico Ostendorf. Took me her naked billie jean, and she goes to sing. Then heavy head turns. not stop with your touch. Why you look nice? Strike, imagine that, that spark light me up. Schönen Takt bleiben. Ihr hört den Party-Hitmix bei Ostseewelle. Ostseewelle. No broke boys, no new bands. I love you, honey, I love you. Unser Angebot der Woche. Nur bis 2. Oktober bei Saturn und Mediamarkt. Mehr als nur spielen. Mit der PlayStation 5. Mit Disklaufwerk für geniale 479 Euro. Schnapp's dir, bevor es jemand anders tut. Let's go! Jetzt bei Saturn und Mediamarkt. Bei Poco. Hallo, hier ist Jockel. Ich war früher Torwart beim FC Hansa. Jetzt bin ich Pate der Hansa-Stiftung und engagiere mich für Menschen, denen es nicht immer so gut geht und die nicht immer auf der Sonnenseite stehen. Alle Infos dazu findet ihr unter hansa-stiftung.de. Schaut nicht weg. Helft mit. Euer Jockel. She got red lips on the blue skies. Her kiss different high when she tells her beautiful lies. Keep falling every time. I'm drowning, risking my life. Her love would never be mine. But she comes and goes. Yeah, she comes and goes again. But nobody knows. Yeah. never stop myself to wonder why. You're making me forget to play my role. You take my self, you take my self-control. I lost my heart across the seven seas. I tried to ride it, but I'm ocean deep. No way to tame her, yeah, she's wild and free. But she's breaking me, she's like a Ostseewelle. Wir haben die Lizenz zum Mixen. Der Party-Hit-Mix von und mit Enrico Ostendorf. Jederzeit kostenlos streamen in der Ostseewelle-App und im Web unter ostseewellemusikwelt.de. Die Hitmix von und mit Enrico Ostendorf. People call me rude. I wish we all were new. I wish there were no black and white. I wish there were no rules. People call me rude. I wish we all were new. I wish there was no black and white. I wish there were no rules. Party und hier die Hits. Willkommen bei Ostseewelle. In Party Hit Mix vorab mit Enrico Ostendorf.